so dumm, dass mein Plattenproduzent, dieser JJ, in Cobblestone wohnt. Aber du hast mir doch immer erzählt, dass Cobblestone ein schönes Land ist. Warum soll er dort also nicht wohnen? Naja, so weit weg. Wir sind ja jetzt in Toshiba. Ach. Ja, hast du schon Tickets gebucht? Natürlich. By the way, es wird wohl zu einer ziemlich widerlichen Auseinandersetzung mit diesem unappetitlichen JJ kommen. Du bist dir sicher, dass er dich betrogen hat? Ganz sicher. Dann denke ich, dass du für diesen Kampf Kraft schöpfen musst. Und das kannst du am besten aus dem Kulismus. Aus Symbolismus Kraft schöpfen hört sich gut an. Dazu musst du allerdings erstmal richtig cool werden. Oh. Das ist gar keine Schwierigkeit. Es muss dich nur ein erfahrener Ghoul fragen, ob du cool werden willst. Und damit hat sich das gar kein Problem. Ja, aber wo ist ein erfahrener Ghoul? Er steht vor dir. Oh, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja. Du bist also ein Guru. Was? Ja, und ich werde gerne ein Guru werden, weil die Gurus imponieren mir. Ich bin ein Ghoul. Oh, ja, das hatte ich vergessen. Ja, ich will Ghoul werden. Gut, dann bist du hier mit Ghoul, trotz deines ärgerlichen Versprechers. Ja, das ist ja in Ordnung. Mensch, können Sie denn nicht aufpassen, wo Sie gehen? Ist mein ganzes Sack. Doris! Mathilde! Natürlich muss das sein! Ein Mensch stört mich hier auf dem ganzen Kontinenten und lässt meine ganzen Sachen durch die Luft fliegen. Das bist natürlich du! Und was willst du hier? Ich bin so in meinem Weg. Ghoul geworden! Toll, ich bin vorhin Guru geworden! Was? Ja! Ungläubige stehen mir im Weg? Hinweg? Moment, erstens standen mir die Ghoulen im Weg! Also, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ghoul, Guru, Gurumul! Ja, lass mich jetzt bitte durch, ich muss zum Flughafen! Ja, wir auch! Juri, nimm mal die Sachen! Wer ist das? Das ist auch so ein Guru! Ein Guru! Ja, ich muss jetzt zum Flughafen, könnt mich doch nicht... Oh, es ist schon spät, meine Maschine fliegt gleich! Welche Maschine kannst du? D-73? Ja! Wir auch! Hoffentlich sitzen wir nicht nebeneinander! Oh, das wäre noch schöner! Was wollt ihr überhaupt in Cobblestone? Ja, ich hab da so ein paar vertragliche Schwierigkeiten mit meinem JJ-Plattenproduzenten. Wird einmal alles mir gehören. Hä? Bitte? Dieses Cobblestone Hall North ist einer Mogul-Ehe würdig. Doch, doch. So ein Quatsch. Schließlich gehört mir das Schloss und ich kann bestimmen, wer der Einzige. Ihr bestimmt nicht. Soweit ich informiert bin, liebe Guru Zöpplendes Schwägerin Doris, gehört dir nur der Nordflügel des Schlosses. Gut, dann werde ich die andere Hälfte, also meine Hälfte, einfach abreißen. Ja, auf jeden Fall kriegt ihr nicht das ganze Schloss mehr. Noch schöner. Gurus verderben sowieso immer alles. Das haben die schon immer getan. Ja. Aber man muss bedenken, dass die Mogulen viel mehr vernichten und viel dümmer sind. Das mit dem Dümmer habe ich überhört. Das mit dem Vernichten nicht. Das stimmt. Wir vernichten den Guruismus. Und das zu Recht. Er verschandelt unseren ganzen Planeten. Ja, was du da sagst, klingt alles sehr klug. Hast du die Schlüssel, Mathilde? Was für Schlüssel? Die Schlüssel für die Tür. Oh. Ach, das war's, was ich vergessen hatte. Ich wusste ganz genau, ich habe was vergessen. Lustig, die Schlüssel sind's also. Ja, aber... Jetzt kann ja mal in anderen Zeiten starker ist. Ich kletter einfach durchs Fenster, weil ich klug bin. Ach, so ein Schwächling. Jetzt ist die Tür kaputt. So was. Na, auf jeden Fall, wir kommen jetzt rein. So ein Guru. Naja, geh ich auch wieder durch die Tür. Nein, ich bleib draußen. Ich kletter auch durchs Fenster, wie mein werter Mann. Ja. haben uns etwas Sekt gebracht. Das heißt natürlich nur Jamo und mir. Ihr könnt selbst zur Küche kriechen. Schön. Sekt haben wir nicht nötig. Wir nehmen Champagner. Hm? Genau. Dann kletter ich gleich mal in den Keller und hol uns Wein, Jamo. Ach übrigens, wie spät ist es eigentlich? Ich liebe dicke Frauen. Was? Wie spät ist es eigentlich? 13.45 Uhr. Obwohl ich Gurus eigentlich prinzipiell keine Auskunft gebe. Trotzdem vielen Dank. Ja, 13.45 Uhr. Ich glaube, da muss ich mich langsam auf die Socken machen. Hier ist der Wein. Oh, ich habe ja gar keine Zeit mehr, ihn zu trinken. So was Dummes. Ich muss jetzt zu diesem blöden JJ. Tschüss, dann, mein Schatz. Ich muss auch gehen. Tschüss, ja, tschüss. Komm mit, du. Tschüss. Das ist die liebe Familie. Ja. Trotzdem, irgendwie muss ich doch recht geben. Die Mogulen sind doch ein wenig komisch. Komisch? Sie dominieren das spirituelle Leben auf diesem Planeten. Und außerdem sind sie klug und außerdem sind sie weise. Nein, ich finde die Kugel... sie wollen uns entführen. Sie können sagen, was sie wollen. Ich hab das nicht gewusst. Wir wollen dieses Instrument geben. Das kann man hier nicht machen. Mit mir nicht. Wir wollen dieses Instrument geben und Sie haben jetzt zu zahlen. Sie haben es ja schließlich selber ausgesucht. Ich habe noch kaum was verdient damit. Platz 2 in Alexandrin. Alexandrin ist so ein Hungerland. Die Leute werden da sowieso unterdrückt und können sich kaum Singles kaufen. Also viel Geld hat das nicht gebracht. Ich kann da nicht viel bezahlen. Machen Sie das doch. So viel ich weiß, fordern die das Lied hier geschrieben haben. 2 Millionen Neplertaler. So viel? Und ich werde auf keinen Schaden aufkommen. Ja, aber Sie sind ein Plattenproduzent und sind vertraglich dazu verpflichtet. Ja, wo ist denn der Vertrag? Oh, wo ist er denn? Ja, er ist weg und das bedeutet, dass ich damit nichts zu tun habe. Schluss. Sie sind mir ja einer. Ein schlechter Plattenproduzent. Und Sie gehen jetzt am besten raus und bezahlen Ihre Schulden. Wir sehen uns noch vor Gericht. Sowas, einen ehrwürdigen Ghoul einfach so einzusperren, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Und dann noch in einem Raumschiff. Und dazu noch in einer Kabine mit einem Guru. So eine Schande. Also, würden Sie bitte jetzt mal Ihre Religion beiseite schieben, obwohl sowieso die Gurus viel, viel besser sind als die Ghoul und noch viel besser sind als die Gurus? Hören Sie mal zu, Sie Affe! Sind Sie fertig? Nee. Ich hab Kohldampf. Na, dann bestellen Sie sich doch eine Pizza! Können Sie uns hier verhungern lassen? Ja, die Buhlen können Ihr Temperament nicht zügeln. Nerven Sie nicht. Wir können das, wir Gurus. Horch, da tut sich was hinter der Tür. Lassen Sie mir doch in Ruhe, ey. Sie können Sie mir... Halt! Au. Wer sind Sie denn? Guten Tag, Sie schauen mir so aus wie ein richtiger guter Voodoo, mein... Was? Wie? Ich bin ein Ghoul und eigentlich dürfen Sie noch nicht mal meinen Schatten berühren. Ja, Heiderenei, hat man mich hier mit 2 Ghoulen eingesperrt, also wirklich... Nein, Friedrich, ich bin Guru! Ach ja, stimmt, hab ich ganz vergessen. Ja, das ist ja komisch, dass ich dich hier treffe. So, finde ich das komisch. Ja, doch. Ja, Mimi hat mal erführt, ist das nicht schrecklich? Mich armen Menschen. Oh, schade. Joi, jetzt weiß ich gar nicht, was ich mache soll. Ich glaube, die wollen uns hier umbringen. Sie haben irgendwie was gesagt von Barnard und so. Ach du Schande. Die Rache ist groß, die Rache ist groß. Bitte was? Ja, ich sagte nur, die Rache ist groß. Ja, welche Rache? Nun red doch mal nicht so im Rätsel, Mensch. Ja, so, wir waren mal Heini, Ottokar und Mathilde und ich. Wir waren mal auf dem Stern Anna. Und da habt ihr euch unwürdig benommen, oder wie? Ja, so, ich weiß nicht, ob ihr das so bezeichnen kann. Ja, was habt ihr denn da nun gemacht? Ja, so, irgendwas. Aha, Gurus sind sowieso verlogene Typen. Es war auch ein Ghoul dabei. Wer denn? Mathilde. Mathilde? Sie stand den Ideen des Gullismus doch sicher immer schon sehr nah, oder? Mit dem Anpassungseffekt. Ist ja auch egal. Meine Mathilde. Ja, Heinter, nein. Ich bin doch noch mit ihr verheiratet, da können Sie doch nicht. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, Sie dreckiger Huhn? Scheiß, was ist wohl, ich werde mich jetzt schlafen legen. Nicht da, das ist mein Bett! Ich liege aber schon. So ein Frechdachs! So sind Sie eben die Voodoos. Richtig! Lass uns raus! Wir sollten jetzt schlafen. Mr. Glory sind mein Anwalt und haben mich daher in dieser Sache zu verteidigen. Ich habe diese Kassette mitgebracht. Ja, hören Sie. Und ich habe nun von meinem Produzenten, einem gewissen JJ, ein Instro bekommen und sollte das besingen. Und das war nun das von dieser Gruppe und das wusste ich nicht. Und jetzt muss ich 2 Millionen Schadensersatz bezahlen. Wie finden Sie das? Ja, ich sehe schon, Sie finden das auch schlimm. Und deswegen gehen wir vor Gerichte. Und hier haben Sie schon mal einen kleinen Vorschuss, dass wir den Prozess auch schön gewinnen. Ja, vielen Dank. Ich gehe da jetzt. Ich habe Sie ja schon viel zu lange aufgehalten. Ihre Zeit ist kostbar. Ich weiß. Tschüss. So, nun habe ich alles eingekauft, was ich brauche, und jetzt freue ich mich aufs warme Norskassenzunau. Ich kann ja auch mal nachgucken, was im Briefkasten so ist. Oh, ein Brief. Der ist an mich, will ich mal gleich aufmachen. Was steht denn? Also, oh mein Guru. Oh mein Guru. Der Großguru ist gestorben, ist vom Eisschrank gefallen. Naja, und was steht da noch weiter? Großguru wird jetzt der als letzter vom Großguru ernannte Guru. Das ist ja... Meine Existenz ist ruiniert. Ich muss 2 Millionen Neplantaler zahlen. Diesen blöden JJ. Dieser blöde Richter überhaupt. Dabei habe ich ihn so nett angelächelt. Was mache ich jetzt bloß? Ich kann es mir nicht mehr leisten, eine Single zu veröffentlichen. Mein Rolls-Royce kann ich mir jetzt auch nicht mehr leisten. Würde ich wohl zu Fuß nach North Cobblestone Hall gehen müssen. Ich kann nicht mehr schlafen, ich will Freiheit, Willi, Freiheit! Ist ja eine tolle Idee, und wie? Anstatt hier zu lamentieren, sollten Sie lieber was Sinnvolles zur Lösung unseres Problems beitragen. Ja, mein Güte, Reiter, nein, da renn ich halt mit dem Kopf gegen die Wand oder so. Vielleicht mit dem Kopf durch die Wand? Ich sag mal, während wir in dieser widerlichen Lage gefangen sind, sollten wir uns über Religionsgrenzen hinweg solidarisch verhalten. Tolle Idee, wir verbünden uns. Mit einser Imi verbündet zu? Mit einem Guru und mit einem Ghul-Imi als heiliger Voodoo-Imi verbündet? Ja, Heidrix, nein, euch fällt wohl nichts Besseres ein. Doch, mir fällt was ein. Na? Wir laufen zu dritt gegen die Tür. So eine famose Idee aus dem Mund eines Gurus? Seltsam. Ah, rennt ihr doch allein. Ich mach doch meinen schönen Kopf nicht kaputt, nur weil ihr hier raus wollt. Na, dann bleib eben hier drin. Also, wir rennen zusammen, Doris. Ja, ja. Lassen Sie uns so weit wie möglich Anlauf nehmen. 1, 2, 3. Autsch! Aua! Das ist ja eine Statue! Oh, Scheiße, das ist mein Fotoapparat nicht dabei, aber sieht das ja aus so am Max auf. Typisch! Gurus, das kann ja nicht besser werden. Wir könnten ja dich als Rambock nehmen, du mit deinem Dickkopf haust bestimmt die Tür weg. Oh, ihr gute Idee heute, das ist ja typisch für euch. Und so, was war noch meine Schwägerin? Ich schäme mich noch im Nachhinein. Sie beide waren auch noch familiär miteinander verbandelt. Voodoo und Guru. Wenn das ihre Glaubensgenossen erfahren, dann werden sie womöglich noch verstoßen aus ihrer schönen Religion. Oh, ist mir doch wurscht. Ja, ja. Wollten Sie was sagen? Nee, aber ich glaube, da kommt jemand. Vielleicht kriegen wir wieder was zu essen. Hier laufen doch nur Roboter rum. Mach doch nichts, vielleicht sind die ja ganz gesprächig. Glaube ich nicht. Nichts. Der Heidrix-Snyder müssen wir selber ausprobieren. Meine Güte, ihr habt doch wirklich nichts im Hirn. Wir müssen doch weiterkommen. Ich will doch hier raus. Ich will doch wieder... Ja, was will ich eigentlich? Jedenfalls will ich nicht mehr mit einem Ghoul und einem Guru in einer Zelle zusammengefärscht. Säue. Säue? Ach, sein. Ja, ja, ist okay. Jetzt kann ich Doris nicht finden. Wo hat sie sich denn jetzt wieder versteckt? Doris! Ach, die scheint nicht da zu sein. Jetzt ist der Großguru tot. Und Doris wird Großguru. Und ich habe die besten Chancen, das zu erben. Ich lese am besten der Zeit. Wow. Doris! Nicht Doris! Ich bin's nur. Mathilde, wo ist das Essen? Ach, da. Was ist denn mit dir los? Oh, ich habe 30 Kilometer an dem Bein. Ich bin vom Gerichtssaal von Hall bis hierher gewatschelt, weil ich meinen Rolls-Royce-Fahrer nicht mehr bezahlen konnte. Warum denn das nicht? Ich habe 2 Millionen Schulden. Gut. Nicht gut, gar nicht gut. Ah, nur weil mir mein Produzent, dieser JJ, na du, das geht dich gar nichts an. Gut. Was machst du überhaupt hier? Wo ist Doris? Wo ist der liebe Jamo? Alle weg. Na sowas. Und der Großbuch ist gestorben. Na, ist sowieso uninteressant. Was heißt hier uninteressant? Das ist doch traurig. Eine weltergreifende Nachricht. Ist das der immer auf dem Fensterbrett saß? Er saß auf dem Kühlschrank. Na sowas Tragisches, das tut mir so leid. Ja, ja. Also ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus und dann suche ich. Hast du überhaupt schon im Nordflügel nachgeguckt, ob sie da sind? Wir sind jetzt hier nur im Südflügel. Suchen wir da nochmal. Ach, ich will jetzt schlafen. Ich höre was. Da kommt was. Hab ich doch vorhin schon gesagt, dass ein Roboter kommt, um das Essen zu bringen. Denk ich mir jedenfalls so. Er bleibt stehen. Vielleicht hat er einen technischen Defekt. Jo, Hendrik Schnei, da werden wir einfach nur vorbeilaufen durch die Türe. Ey, ich versuch's mal mit gehen. Freundlichst. Guten Tag, ist das schönes Wetter draußen? Auch auf dem Banachhöchchen. Hoi. Jetzt hält er sich fest, Doris. Ja, das war wohl nichts. Kannst du mich bitte wieder loslassen, du Blechbüchse? Danke, Doris. Ah, ich sag doch gleich, das muss ja immer Geschwindigkeit machen. Ich zähle bis 3, dann laufen wir alle an ihn vorbei. Okay. 1, 2, 3. Das habe ich nicht verstanden. Was hast du da gezählt? Oh, wir haben es geschafft. Komm doch nach, Doris. Komm. Hey, Robert, dann lauf dir mal hinterher. gehe ich eben jetzt rechts rum, wenn der Roboter den links hinterherläuft. Der kriegt Dunsch! Lass mich los! Oh, du großer Ghoul, warum lässt du das zu? Das einer deiner treuesten Diener. Ist ja auch egal. Ich bin enttäuscht. Doris, wir haben es leider nicht geschafft. Ja, wo ist sie denn? Der Heidrick-Schneier hat die sich einfach aus der Staube gemacht. Sowas Unfaires. Puh, typisch Guru. Allerdings. Wo ist denn die Zeitung? Ich bin mal wieder gerade so fit, dass ich was lesen kann. Hier ist sie. Ach, danke. Ja, hast du schon eine Frau gesucht? Ja. Aber nicht gefunden. Ich glaube, die ist irgendwo ausgegangen. Stellenangebote. Nachrichtensprecherin vom SF2 gesucht. Oh, gutes Gehalt. Nachrichtensprecherin für einen Popstar? So weit bist du gesunken? Ja, ich bin halt pleite. Beziehungsweise minus 2 Millionen. Pah! Also ich glaube, die 2 Millionen wirst du zurzeit doch aufbringen können. Ja, aber dann habe ich nichts mehr. Man nimmt mich ja jetzt nicht mehr gerne unter Vertrag, weil man weiß, dass ich Stücke nachmache, was ja gar nicht stimmt! Au, mein Finger! Naja, Nachrichtensprecher ist ja schließlich auch ein schöner Beruf. Ja. Und außerdem konnte ich immer schon so gut lesen. Ja, dann liest doch mal diesen Abschnitt da. Auswärtiges Amt. Dritte Wult. Materialien zur Politik der Republik Neppland. Dokument. Ach, ist ja wurscht! Alles musst du einfach verderben! Oh, ich hatte immer die Illusion, dass es klappen könnte. Wegen dir ist da auch nichts draus geworden. Guten Morgen, Herr JJ. Was sollen Sie denn hier? Ich wollte mein neues Instrum vorspielen. Moment. Hübsch nicht? Hat er so bestimmt geklaut. Was? Sie wissen ganz genau, dass ich nie etwas geklaut habe. Sehr komisch, ich klaue immer. Sie wollen es also nicht? Ja, versuchen Sie es gefälligst bei einem anderen. Ich soll also gehen. Ja, machen Sie das. Mein Instrum nehme ich aber mit. Machen Sie das. Ich bin enttäuscht. Aber die Kopie von dem Instrum behalte ich hier. So, jetzt gehe ich in die Kommandozentrale und lass meinen Plan walten. Bin ja gleich da. Nur durch diese Tür. Alle mal herhören, ihr blöden Blechbüchsen! Hände weg von den ganzen Computern oder ich lass den Wecker laufen. Die wollen mich nicht verstehen, die sind doof. Hey, hallo, ich krieg jetzt das Kommando. Du mach ich einfach meinen Wecker an. Ja, jetzt spielen Sie verrückt. Hey, geh in die Luft! Ich hab Blut! Nein. Ach, du bist's, Mathilde. Ja, ich bin's. Und ich bin am Boden zerstört. Ja, so siehst du auch aus. Danke. Überall habe ich versucht, mein neues Insta zu verkaufen. Und niemand hat's mir abgenommen. Und er dachte, ich hab's wieder geklaut. Die sind ja auch nur vernünftig. Ich hab's aber nicht geklaut. Das kann jeder sagen. Ja, ich kann das auch sagen. Und ich tu's auch. Hast du's denn nicht geklaut? Nö. Das muss mich wundern. Denn selbst das machen, das kannst du ja wirklich nicht. Und so, was ist mein Schwager? Naja, ich werde mich jetzt etwas hinlegen. Faul wie nichts. Ich glaube, ich werde doch den Job als TV-Ansagerin oder Nachrichtensprecherin annehmen. Das passt zu dir. Übrigens, Doris und Jamo habe ich noch nicht gefunden. Hast du schon das Videoüberwachungssystem überprüft? Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ja, komm, wir gehen in die Küche. Die Küche? Ja, das ist die Hauptschalter. So, hier sind wir. Das hat übrigens noch mein guter alter Autocar eingebaut. Warte, ich schalte es mal an. Das ist jetzt übers Wohnzimmer, ne? Da ist ja auch Doris und Jamo. Ja, wir sind auch da und wir gehen gerade weg. Schau da durch die Tür. Ja, ich sehe, ich sehe. Sie unterhalten sich. Worüber? Sie streiten sich. Sieht da zwei Roboter drin rein. Sie entführen Jamo. Doris! Jamo! Doris! Jamo! Jamo ist unwichtig. Ich spule mal weiter zurück. Jetzt steht da auch, was mit Friedrich passiert ist. Siehst du da? Ja. Dasselbe. Nicht zu glauben. Wo kommen die Roboter her? Ich muss es wissen. Mein armer Mann. Was interessiert dich denn dein Mann? Das ist ein dreckiger Ghoul. Mich interessiert mein Mann sehr viel. Außerdem ist der Blismus das Höchste, was in der Religion möglich ist. Wichtig ist, dass wir Doris wiederfinden, denn die wird dein Großghoul. Nun rede ich mich nur wegen der blöden Blismus. Was fällt dir ein? Doris und Großghoul. Doris dürfte noch nicht mal den Schatten des Großghouls berühren. Sie wird ja auch Großguru. Das bedeutet viel mehr. Quatsch. So, ich werde jetzt mich mit meinen ganzen Gurus in Verbindung setzen. Du hast Gurus? Ich möchte nur gerne mal wissen, wo kommen die Roboter her? Vielleicht aus dem Keller? Da habe ich schon nachgeguckt, da sind sie nicht. Dann vielleicht von draußen. Klingt gut. Ja, gut, dann wissen wir, wo wir suchen müssen. Also ich fange schon mal an. Oh, schön. So, was gucken sie sich jetzt im Garten um? Vielleicht unter einem Radieschenbaum. Sich die Zentrale. Und ich gleich mal zum nächsten Computer gehen und mal gucken, was da so in sich hat. Nimm ich mal gleich den, der sieht gut aus. Mal gut, dass ich Basic kann. Aha, da steht etwas über Feinde. Das ist schon sehr, sehr gut. Und da steht sogar, wie ich meine Feinde loswerde. Also was Besseres konnte ich nicht finden. Mal gleich fragen, wie. Aua. Ja, das ist gut. Ich werde sie einfach ins Beibo verfrachten und in die nächste Sonne schicken. Nur wie mache ich das? Ach, das machen die Computer alles selber. Das ist auch ganz fein. Jetzt müssen wir noch eingeben, wer. Also, erstmal alle Roboter an Bord. Dann noch Jamo. Ich hoffe, der weiß, wer gemeint ist. Und noch Begründung. Oh, Begründung. Weil er ein dreckiger Ghoul ist. Und, Friedrich. Wieder Begründung. Weil er ein dreckiger Voodoo ist. Ja, so, das ist gut. Akzeptiert. Okay, in einer Viertelstunde geht's los. Aktiviert. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Seid doch mal bitte ruhig. Ist ja gut, aber seid bitte ruhig. Bitte ruhig, ich muss euch etwas mitteilen. Der zukünftige Großguru Doris Newton ist entführt worden. Ruhe bitte, Ruhe. Wie kann ich mich denn hier mit euch unterhalten, wenn ihr ständig rumgrölt? Wir müssen ein Raumschiff bauen, denn... lasst mich doch mal ausprobieren. Wir müssen ein Raumschiff bauen und zu dem Planeten Dingsbums, wie heißt er nochmal, Wagnard, genau. Hey, cool bitte. Man kann sich gar nicht konzentrieren. Zu dem Planeten Wagnard fliegen, denn dort ist sie, so viel ich mitgekriegt habe. Das habe ich nämlich aus einem Videoaufnahme mitgekriegt. Cool. Wie soll ich denn euch etwas erklären? Wir müssen zu dem Planeten Wagnard, denn dort ist sie. Und sie ist Großguru, weil sie... Sie ist Großguru, weil sie die letzte ernannte Gurunistin... ...von dem Großguru ist, der leider gestorben ist. Seid ihr also bereit, ein Raumschiff zu bauen und sie zu retten? Es ist schön zu sehen, dass ihr damit einverstanden seid. Wir beginnen sofort. Ja, gut. Es ist 23 Uhr im freien Neppland-Sender SF3 hören Sie jetzt Nachrichten. Es spricht Mathilde Newton. Geiseln im Knast. Kommt groß Ghoul frei. Der Ghoul Karin Kalki, der am Donnerstag Verschworene nannte und sich am Freitag abgeschoben drei unbekannte Rocker-Männer im Ghoul-Etikade. Mei, da müsste ich jetzt aber langsam mal was zu in Rina Doris ja befreien können. Und da würde sie bestimmt auch bald an mich denken. Schließlich war ich mal ihr Mann. Sie wäre sehr undankbar, wenn sie uns hier noch schmoren ließe. Schließlich war sie mal ihre Frau. Moment, ich glaube, ich höre auch schon was. Da kommt der Roboter angefahren. Oh ja, Roboter, bring uns bitte. Was soll das? Der greift mich. Machen Sie doch nicht so einen Terz. Mich hat er schließlich auch gegriffen. Wirklich? Wahrscheinlich fährt er uns jetzt zu Doris. Das ist sicher nur einer ihrer blöden Scherze. Schließlich ist sie ja ein Guru. Ja, heiter Mai, dass sie sich aber einen besseren Scherz einfallen lassen könne. Naja, der Roboter fährt schon los. Naja, da sind ja noch viel mehr Roboter. Sie will uns diese ganzen Roboter vorführen, um uns zu zeigen, wer jetzt die mächtige Frau an Bord ist. Ja, Heidrichs, nein, kann sie das nicht anders machen, diese ganze Roboter-Tische, die hat Angst. Nein, sie will sicher mit uns gemeinsam zur Vega fliegen. Ich glaube, die Roboter bringen uns deswegen gerade zu einem Beiboot. Ja, das ist gut, aber ich sehe Doris dort nirgends. Die kommt bestimmt noch. Meine Damen und Herren, es ist 21.30 Uhr, Zeit für unsere Kurznachrichten. Ja, aus der Hauptstadt Toshibas, Sensoria, erreicht uns die Nachricht, dass der Großguru entführt wurde. Und zwar von sogenannten Barnards. Ach, meine arme Schwester. Man hat Anzeichen dafür, dass sie sich allerdings noch in unserem Sonnensystem aufhalten muss. Was denn jetzt? für Zettel? Was ist denn das für Zettel? Was ist denn jetzt wieder? Oh, was ist hier? Das Wetter. Über den Kontinenten, Wanderer, wird es sich bald ziemlich stark niederregnen, wenn ich das hier so richtig sehe auf unserer Karte. Weil tausende von Gurus andauernd irgendwelche Chemikalien in die Luft blasen, das behaupten sie zu brauchen, weil sie ein Raumschiff bauen. Auf Navaya sind immer noch Erdbeben zu befürchten, wegen einiger Atomexperimente von alexandrischen Wissenschaftlern. Und das waren die Nachrichten, meine Damen und Herren. Mir allein dieses wunderschöne Raumschiff. Und mit diesem Raumschiff, wenn ich es richtig bedienen kann, werde ich größter und mächtigster Guru, den es je in der ganzen Geschichte gegeben hat. Denn ich werde mit diesem Raumschiff alles erobern, was ich nur will, weil dieses Raumschiff mächtiger ist als jede mögliche Waffe von der ganzen Vega, jawohl. Jetzt muss ich nur noch erstmal zur Vega kommen, bis ich was erobern kann. Und das tippe ich am besten erstmal ein. Der Rest machst du dann selber. So. Jetzt kann ich zugucken, wie ich durch den Weltraum fahre. Aber womit fange ich denn an? Was erober ich denn als erstes mal? Am besten Gebiete, die nicht den Gurus gehören, aber dann den Gurus gehören. Jawohl, alles nur zum Besten für die Gurus. So soll es sein. Ach, Alexandrien ist eklig. Da will ich gleich noch was klauen. Nein, nicht von Alexandrien. Das ist zu doof, zu hässlich. Am besten von Novokristanz. Nämlich ein bisschen Küste von Novokristanz. Dann muss ich wohl irgendwann nochmal die Karte eintippen, aber ich glaube, das wird nicht schwer sein. Ich habe da eine Karte mit, die stecke ich da irgendwo rein. Ja, so, jetzt hat er sich wohl die Karte eingeprägt. Jetzt muss ich nur noch irgendwo Zieleinrichtung einsetzen. So, die Küstengebiete sind bereits eingegeben und können bald unter Beschuss gesetzt werden. Was besitze ich denn noch? Das reicht nicht. Ich muss mehr haben. Ich brauche das Gebiet in Toshiba für die Gurus. Damit sie endlich ihre Tempel hinbauen können, ohne dass sie gleich da abgerissen werden. Von den blöden Hulen. Tja, aber da darf ich nicht so viel beschießen. Wie mache ich denn das? Das wird der Computer für mich ausdenken. Toshiba und kein... So. Und das reicht immer noch nicht. Dann nehme ich noch etwas von Scandium. Dann bin ich ziemlich nah wieder an dem Toshiba-Gebiet dran. Ein Stückchen von Scandium. So. Da sind sowieso nur diese Voodoos. Die stören mich sowieso. Aber das macht nichts. Die sind ja bald nicht mehr da. Das reicht erstmal. So, den Rest machen die Computer.